Kundgabe 8758. Empfangen am 20.02.1964. Wer ist zum Lehren berechtigt? Ein umfangreiches Wissen kann euch Menschen indirekt zugeleitet werden, und doch werdet ihr immer nur eurem Liebegrad entsprechend dieses Wissen verstehen können, denn es muss euer Geist erweckt sein, um das fassen zu können, was euch dargeboten wird. Dazu ist ein Liebeleben nötig, das nun auch wieder mehr oder weniger Liebe wirken wird aufzuweisen haben und entsprechend auch ihr selbst aufnahmefähig seid, also ihr entsprechend auch das Wissen verstehen lernet. Darum kann niemals geistiges Wissen schulmäßig übertragen werden auf einen jeden Menschen, sondern es hängt der Erkenntnisgrad von dem einzelnen Menschen selbst ab, wie weit er liebewillig ist, denn liebefähig ist jeder Mensch. Wird daher einem Menschen geistiges Wissen direkt zugeführt, so hat er den Grad erreicht, der dazu nötig ist, um auch das Empfangene verstehen zu können. Denn dies ist Vorbedingung, dass er auch lehrend wirken kann, wozu ich ihn durch die direkte Ansprache selbst ausbilde. Und darum könnet ihr Menschen auch Erklärungen seinerseits unbedenklich annehmen, denn als mein Gefäß, als Empfänger des göttlichen Liebelichtstrahles, muss er selbst auch von diesem Strahl durchleuchtet sein. Es kann sich in einem solchen Gefäß kein Irrtum festsetzen, da dieser aufgedeckt und abgelehnt wird von einem Menschen, der selbst nur der Vermittlung der Wahrheit aus mir dienen will. Darum bedenket, dass ich mir immer ein Gefäß zur Aufnahme meines Geistesstromes selbst erwähle, weil ich es weiß, wer dafür tauglich ist, reine Wahrheit zu empfangen und dafür einzutreten. Und dessen Verstand wird auch sehr wohl zu unterscheiden wissen, was der reinen Wahrheit abträglich ist und was er als Mensch vertreten kann. Seine Aufgabe ist und bleibt, ein Bindeglied zu sein zwischen mir und den Menschen, die noch erkenntnislos durch das Erdenleben gehen und doch die Wahrheit erfahren möchten. Wohlgemerkt, nur solche Menschen können in die Wahrheit eingeführt werden, die selbst das ernste Verlangen danach haben. Aber nicht alle können direkt von mir die Wahrheit empfangen, denn ich stelle an den direkten Empfänger meines Wortes Anforderungen, die nicht jeder Mensch erfüllt. Begehret aber ein Mensch die Wahrheit, dann wird sie ihm auch zugeführt, eben durch solchen Mittler, dem ich sie also direkt zuleiten kann. Und dieser wird auch fähig sein, jederzeit aus sich die rechte Erklärung zu geben, weil er, so wie er als mein Knecht für mich und mein Reich tätig ist, in jeder geistigen Frage vom Geist in sich, der in ständiger Verbindung steht mit mir, gelehrt wird, auch wenn er als nur Mensch spricht in Debatten oder als Lehrer, so wie es um geistiges Wissen geht. Denn es würde ein heilloses Durcheinander ergeben, wenn diese Sicherheit nicht bestände, dass er von mir aus geschützt ist vor Irrtum, weil er als Mensch sonst denen unterliegen würde in solchen Debatten, die über ein scharfes Verstandesdenken und große Rednergabe verfügen, die aber entgegengesetzte Ansichten vertreten. Ein Mensch, den ich direkt belehren kann durch den Geist, der ist als mein Diener und Vertreter auf Erden sanktioniert, und dieser braucht keinen Gegeneinwand zu fürchten, denn sein Denken wird von mir gelenkt sein, wenn er mich und mein Wort vertritt, den Mitmenschen gegenüber. Es könnte dies auch nicht anders sein, denn in einem von mir erwählten Gefäß ist kein Platz mehr für Irrtum. Darum wird er sich wehren, solchen von Mitmenschen anzunehmen, vielmehr wird er jenen das Irrige ihres Denkens zu beweisen suchen, und wahrlich, es steht ihm dafür ein solch umfangreiches Wissen zur Verfügung, dass er als Sieger aus jeder solchen Debatte hervorgehen wird, immer vorausgesetzt, dass es den Menschen ernst ist darum, das Rechte zu erfahren. Darum ist auch die direkte Übertragung meines Wortes ein langsames Werk der Ausbildung meines Dieners. Ich führe ihn ein, in ein Wissen, das er darum verstehen wird, weil es in aller Weisheit dargeboten wird und die Erkenntnis des Menschen stets mehr vertieft. Dass also durch den Empfang meines Wortes er langsam zunimmt an tiefstem Wissen und er dadurch selbst zu einer Lehrkraft heranreifet, die wohl geeignet ist, die Mitmenschen wieder in die Wahrheit zu leiten. Und verstehen werden ein solches Wissen wieder nur diejenigen, die selbst nach der Wahrheit verlangen und sich bemühen, ein Liebeleben zu führen, während lieblose Menschen alles ablehnen und allein nur ihren Verstand gelten lassen, der aber für geistiges Wissen nicht zuständig ist. Wollet ihr Menschen es doch glauben, dass ich selbst euch alle ansprechen möchte und es auch tue, wenn ihr meinen Dienern Gehör schenket, die euch mein direkt zur Erde geleitetes Wort bringen? Ihr würdet dann ohne Zweifel annehmen und doch viel gewinnen, selbst wenn euer Lebenswandel noch zu wünschen übrig lässet. Aber ihr würdet immer wieder von der Kraft der Liebe hören und sie auch zu spüren bekommen, wenn ihr Liebewerke verrichtet. Und dann würde auch euer Verstehen wachsen für geistiges Gedankengut. Es würde euch beseligen und mit der Zeit zu eurem Lebensinhalt werden. Und dann würde auch ich selbst euch ansprechen können, weil ihr mir dann auch bewusst euer Herz öffnet und mir Eingang gewähret. Und dann könnte ich mit euch das Abendmahl halten und ihr mit mir. Ich könnte euch direkt das Brot des Lebens darreichen und eure Seele speisen und tränken, und ihr würdet dann auch euren Erdenlebenszweck erfüllen. Amen.